Упражнение 29, страница 33. W. In der Gartenstraße. Vor kurzem. Im Eckhaus. Im Erdgeschoss. In den Garten. Alle Bequemlichkeiten. Warmes und kaltes Wasser. In der Ecke. Beim Umzug. An der Uni. Für deine Wohnung. Alles andere. Auf Wiedersehen. Alles Gute.